1. Anschließend führte mich in den Osseren Vorhof in nördlicher Richtung und brachte mich zu den Kammern, die sich gegenüber dem umzonten Bereich dem Gebäude im Norden befanden. 2. Diese Kammern waren 100 Ellen lang und 50 Ellen breit. 3. Gegenüber den Türen zum inneren Vorhof und dem jetpflasterten Bereich des Osseren Vorhofs befanden sich drei übrigen andaligen Galerien. 4. Wo diesen Kammern erstreckt sich ein 10 Ellen breiter und 100 Ellen langer Gang zum inneren Vorhof, dessen Türen nach Norden ausgerichtet waren. 5. Die oberen Kammern waren kürzer, da die Galerien mehr Raum beinsprachten als bei den unteren und mittleren Stockwerken. 6. Da die Kammern dreistockig waren und kein Säulen wie die der Vorhof besassen, waren die oberen Raum im Vergleich zu den unteren und mittleren Stockwerken verkürzt. 7. Die Ossi Mauer, die vor den Kammern zum Osseren Vorhof hin verlief, war 50 Ellen lang. 8. Die Kammern, die zum Osseren Vorhof ausgerichtet waren, hatten ein lange von 50 Ellen. 9. Der Zugang zu diesen Kammern erfolgt von Osten her, direkt vom Osseren Vorhof aus 10. Auch im ostlichen Bereich, vor dem umzonten Gebiet und dem hinteren Gebäude, befanden sich Kammern. 11. Wo diesen Kammern gab es einen Weg, sie glichen den nördlichen Kammern in Langer und Breit, und ihr Ausgang so die Türen waren identisch gestaltet. 12. Anlich den Türen der südlichen Kammern befand sich bei ihnen ein Eingang am Beginn des Weges, der vom Osseren Vorhof nach Osten führte und als Zugang diente. 13. Erklärt mir, die nördlichen und südlichen Kammern vor dem umzonten Bereich sind Heiligraum, in denen die Priester, die Jahwe dienen, die hoch heiligen Opfergaben verzehren sollen. Dort müssen sie auch die hoch heiligen Speise dash, Sund und Schuldopfer abelgen, da diese Ort heilig ist. 14. Beim Betreten dieser Kammern sollen die Priester ihr heiligen Dienstkleider abelgen, undergewande ansehen und erst danach den Bereichen hören, die für das Volk bestimmt sind. 15. Nachdem die Vermessung des inneren Gebäudes abgeschlossen hat, führte mich zum Tor, das nach Osten ausgerichtet war, und maß das gesamte Burg von Osten. 16. Maß die Ostseite mit der Messroute, die ringsum 500 Routen Betrag. 17. Die Nordseite maß ebenfalls mit 500 Routen. 18. Auch die Südseite Betrag 500 Routen. 19. Anschließend maß die Westseite, die ebenfalls 500 Routen lang war. 20. Nachdem weil via Seiten vermessen hat, zeigte sich einem laufend Mauer von 500 Routen länger und 500 Routen breit, die dazu diente, das Heiligtum vom profanen Bereich zu trennen.